Ein halber Mond versilberte die sonst so trostlose Wüste. Die Sterne zeigten sich in auffallend klaren Bildern. Von fern her klangen die Schreie hungriger Geier und das Heulen der streunenden Kojoten. Bernard lauschte aufmerksam Old Shatterhands Bericht vom Überfall der Ogallala auf den Goldtransport, vom Auffinden der Diamanten, von der Flucht Fred Morgans. Würde es den Freunden gelingen, den Mörder zu stellen? Fertig, Mark? Ja, Charlie. Die beiden Alunken kommen uns nicht mehr aus. Wen Sancerre verschnürt, der hat keine Möglichkeit mehr zur Flucht. Außerdem sind sie noch immer besinnungslos. Deine Faust hat sie ins Land der Träume geschickt. By Jove, Charlie, du trägst deinen Namen Schmetterhand wirklich zurecht. Danke, Mark. Wecke jetzt Mr. Bernard. Nicht mehr nötig. Er ist schon munter. Cäsar, wach auf, Überfall! Wer wohl machen arme schwarze Cäsar tot? Beruhigt euch, Mr. Bernard, und vergeudet nicht euer Pulver. Es besteht keine Gefahr. Da, seht euch das an. Mr. Williams und Murkoff gefesselt? Ja, Bernard. Dieser Mr. Williams, der euch als Führer durch die Wüste dienen sollte, ist ein Stakeman. Was heißt das? Nun, er gehört zu einer Bande, die Pfähle, die den Weg markieren, umstecken, um die Reisenden ins Innere des Liano Estacado zu locken. Und sie dann, wenn sie vor Erschöpfung am Ende ihrer Kräfte sind, überfallen und ausrauben. Dieses Schicksal war auch euch zugedacht. Ein Glücksfall, dass Sancerre und ich gestern zu euch gestoßen sind. Wie kam dir Williams auf die Schliche? Mark und ich haben ein Gespräch zwischen ihm und Mercroft erlauscht. Sie hatten vor, uns diese Nacht zu überfallen und zu töten. Massa, wollen Sie morden auch Cäsar? Ja, auch dich. Dann, Sie Cäsar hängen in Estacado. Viel hoch, am Pfahl. Die Schurken kommen wieder zu sich. Niederzuschlagen und zu fesseln, die Schuss. Das sollt ihr büßen. Verdammtes Gesinde. Mr. Marshall, das geschah doch nicht auf eure Veranlassung. Bernard Marshall hat damit nichts zu tun. Mr. Williams, ihr gebt vor, ein Scout zu sein. Habt ihr dafür eine Legitimation? Papiere, die euch als Führer ausweisen? Wozu das? Ich brauche keine Papiere. Gut, das genügt, um zu wissen, woran man mit euch ist. Wollt ihr mir wohl sagen, was ihr vorhin während eurer Wache mit eurem Komplizen Murkoff besprochen und beschlossen habt? Nichts. Kein Wort ist gesprochen worden. Das ist eine Lüge. Ich habe euch belauscht und jedes Wort verstanden. Wir lassen uns nicht bluffen, Mister. Wir sind ehrliche Westmänner. Und wer seid ihr? Alunken, die andere im Schlaf überfallen, um sie zu ermorden und auszurauben. Regt euch nicht unnötig auf. Ich werde euch sagen, wer die Halunken sind, die hier über Leben und Tod entscheiden. Dieser Sir hier hat euch, nachdem er euch belauschte, mit der bloßen Faust niedergestreckt. Und der Jäger, der diese schöne Faust besitzt, nennt sich Old Shatterhand. Und jetzt seht mich an. Ich bin der Mann ohne Ohren, seitdem die Ogallalas sie mir genommen haben. Ich bin Sancerre. Wenn ihr die seid, für die ihr euch ausgibt, haben wir Gerechtigkeit zu erhoffen. Ja, wir haben während der Wache miteinander gesprochen, haben dabei auch einen Mord erwähnt. Aber haben wir euren Namen genannt? Nein, das habt ihr allerdings nicht getan. Aber aus euren Worten ließ sich alles deutlich schließen. Ein Schluss ist kein Beweis. Das ist richtig, Mr. Williams. Wir werden also von der Anklage auf Mordversuch Abstand nehmen. Eine Frage, Mr. Williams. In welcher Richtung erreicht man am schnellsten den Rio Pecos? Nach Westen. Und in welcher Zeit? In 2 Tagen. Schön. Ihr werdet also 2 Tage als Gefangene mit uns reiten. Sind wir dann noch nicht am Fluss, ist euer Leben verwirkt. Jetzt wisst ihr, woran ihr seid. Und Schlaf ist sowieso nicht mehr zu denken. Wir werden darum die Kühle der Nacht ausnutzen und sofort losreiten. Cäsar, binde die 2 auf ihre Pferde. Oh, das sei gut. Cäsar, das gern machen. Ich danke euch, Charlie. Wärt ihr nicht gewesen, wer weiß, ob wir noch leben würden. Vorerst sind wir jedenfalls vor Überraschungen sicher. Ja, hat der Tittler. Ruhig. Nur noch die Satteltaschen. Ja, brav, brav. Mehr als verdächtig erscheint mir dieser Mercroft und ich werde das Gefühl nicht los, als wäre mir ein ähnliches Gesicht schon einmal begegnet. Okay. Dann aufgesessen und vorwärts. Hoffentlich haben wir diese trostlose Wüste bald hinter uns. In 2 Tagen, Bernard. In diesem Punkt hat Williams die Wahrheit gesagt. Denn als unser Gefangener dürfte es ihm schwer fallen, uns zu hintergehen. Doch jetzt erzählt mir die näheren Umstände bei der Ermordung eures Vaters. Nun, Vater ging abends immer aus, wie ihr euch erinnern werdet. Eines Morgens fanden wir seine Leiche im Hausflur. Aus dem Laden war alles Wertvolle an Juwelen geraubt. Und natürlich die Diamanten, die diesem Fred Morgan wohl aus der Satteltasche fielen und die Saint-Cyr gefunden hat. Hattet ihr damals einen Verdacht? Mein Verdacht richtete sich gegen den Gehilfen meines Vaters und wurde auch sehr bald durch einen Detektiv bestätigt. So? Ja, er ermittelte, dass Holfert, so hieß der Gehilfe, besagten Fred Morgan öfter in seiner Wohnung empfangen hatte. Als wir zuschlagen wollten, war das Nest leer. Die beiden waren plötzlich aus Louisville verschwunden. Zum Glück hatte Holferts Wirtin ein Gespräch der beiden belauscht, woraus hervorging, dass sie sich Mitte März mit Morgans Sohn am Rio Penasco treffen wollten. Und euer Bruder Alan, war er zu jener Zeit nicht zu Hause? Nein, er weiß noch nichts vom Vaters Tod. Alan ist nach San Francisco gereist, um Gold aufzukaufen. Und ich hoffe, ihn dort zu treffen. Aber wir müssen näher aufschließen. Saint-Cyr scheint dort vorn schon nervös zu werden, weil wir zu weit zurückliegen. Hey, was ist los mit euch, ihr müden Krieger? Deine Toni läuft deinem Indianerhengst glatt davon, Charlie. Das hättest du besser nicht gesagt, Mark. Los, harter Titler, komm. Komm, zeig ihm, dass du laufen kannst. Vorwärts! Am Morgen des 2. Tages wich die Wüste mehr und mehr zurück. Der Kaktus wurde saftiger und schon zeigte sich hier und da im Sand ein Büschel grün-gelbes Gras. Um die Mittagsstunde waren alle Leiden der vergangenen Tage vergessen. Vor den Freunden öffnete sich das Tal des Pecos. Die Sonne stand im Zenit. Ein sehr blauer Himmel schien die Savanne zu beherrschen. Doch waren Himmel und Prärie der Sonne untertan. Old Shatterhand hatte Williams und Mercroft freigelassen, war ihnen jedoch in großem Abstand gefolgt. Es verging der ganze Nachmittag. Voll Ungeduld und Sorge erwarteten die Gefährten Charlies Rückkehr. Endlich, bei Einbruch der Dämmerung, vernahmen sie den Hufschlag Hatter Titlers. Oh, da ist ein Massa Charlie! Wir schon haben Angst um Massa Charlie. Du siehst, ich bin noch heil. Nun? Rate, wer dieser Mercroft ist, Mark. Habe ich dir schon mal erklärt, dass ich mich lieber mit einem Bären balge, als dass ich um etwas rate, was mir gleich gesagt werden kann? Mercroft heißt eigentlich Patrick Morgan. Patrick Morgan? Ja. Patrick Morgan? Ist das möglich? Oh, Mark Jorok, altes Kuhn. Hast diesen Schurken bereits zwischen den Fingern und lässt ihn wieder laufen. Charlie, weißt du genau, dass er es ist? Ja, Mark. Ich verstehe jetzt auch, warum er mir bekannt vorkam. Er sieht seinem Vater sehr ähnlich. Wo ist er? Ich hoffe doch nicht, dass er uns entwischt. Er will mit nur einem Begleiter zum Rio Penasco, um dort seinen Vater zu treffen. Wir müssen ihm unverzüglich nach. Das hätte wenig Sinn, Bernard. Es wird Abend und wir könnten seine Spur nicht sehen. Außerdem müssen wir uns auf baldigen Besuch vorbereiten. Besuch? Wer? Dieser Patrick ist tatsächlich Mitglied einer Bande Stakeman. Ihr Anführer ist ein Mexikaner, den Sie Kapitän nennen. Ich habe die Halunken belauscht, als Ihnen Williams unsere Abenteuer berichtete. Sie wollen um Mitternacht über uns herfallen. Wie viele sind es? 21. Hm, ein bisschen viel für uns vier. Hm? Was meinst du, Charlie? Ich würde vorschlagen, wir kehren die Sache um. Während Sie uns hier suchen, machen wir uns über Ihr Versteck her und nehmen Ihnen Ihre Pferde und Vorräte weg. Good luck, das ist ein Ding. Aber du sagst, Ihre Pferde... Wollen Sie uns denn zu Fuß angreifen? Ja. Und das lässt den Schluss zu, dass Sie Ihr Lager 2 Stunden vor Mitternacht verlassen werden, weil Sie so lange gehen müssen, um hierher zu kommen. Sie werden aber sicher Wachen zurücklassen. Ich kenne den Ort, wo sich der Posten befindet. Wann brechen wir auf? In einer Viertelstunde. Bis dahin ist es stockfinster. Da hätten wir also die ganze Brut beisammen. Schade, dass wir in der Minderheit sind. Sonst könnten wir sie jetzt alle auf einmal schnappen. Leise, Mark. Sie sollen uns nicht entdecken. Also, Hoplin, du hast sie wirklich alle 4 beisammen sitzen sehen. Alle 4. 3 Weiße und 1 Schwarzer. Und ihre Pferde weideten hart daneben. Eins der Tiere hatte keinen Schweif und sah aus wie ein Ziegenbock ohne Hörner. Ah, das ist die alte Stute von Saint-Cyr, die ebenso bekannt ist wie er selber. Ziegenbock ohne Hörner. Das soll doch gleich. Sie haben dich doch nicht bemerkt. Nein, ich ritt mit Williams nur so weit hinzu, wie es ohne Gefahr möglich war. Dann kroch ich auf der Erde weiter, bis ich alles deutlich überblicken konnte. Die haben uns doch tatsächlich beobachtet. Ein Glück, dass es dabei blieb und Hobley nicht hören konnte, was wir sprachen. Sonst säßen wir jetzt in der Patsche. Dann wird alles gut gehen. Williams, du bist ermüdet, du bleibst hier. Und du, Hoblin, nimmst den Posten am Weg. Die anderen, vorwärts! Sie brechen auf. Alle. Bis auf Williams und diesen Hoblin. Williams bleibt im Versteck. Er ist unbewaffnet. Aber der Posten hat ein Gewehr. Er kommt genau auf uns zu. Was ist? Wollen wir, Charlie? Erst wenn er unmittelbar vor uns ist. Jetzt, Mark! Nicht zu fest zudrücken, Mark. Wir wollen ihn lebend. Ich stecke ihm einen Knebel in den Mund, damit er nicht schreien kann. Cäsar, nimm ihm den Lasso vom Gürtel. So, und nun brav die Zähne auseinander, Hoblin. So, das wär's. Kannst ihn loslassen, Mark. Cäsar, ihn jetzt fesseln? Ja, hier an der Baum. Und nun unseren Freund Williams. Schätze, die Überraschung dürfte uns gelingen. Fertig, Cäsar. Mann verschnurrt. Ganz viel fest. Massa Charlie. Dann kommt. Bernard, bleibt ihr mit Cäsar hier. Ja. Mark und ich schleichen noch ein Stück weiter, damit wir ihn zwischen uns haben. Welch ein Duft. Der Wind weht in mir direkt in die Nase. Hätte nicht gedacht, dass wir heute noch zu so köstlichem Braten kommen. Man höre, musikalisch ist er auch. Geradezu idyllisch. Als könnte er kein Wässerchen trüben. Ein hübsches Lied. Aber ich fürchte, wir werden es abbrechen müssen. Haltet das Fleisch höher, Mr. Williams, sonst verbrennt es. Halt! Shatter! Shatterhand! Bleibt ganz ruhig sitzen. Die geringste Bewegung kostet das Leben. Cäsar, dort, an den Sitteln hängen Lassos! Nimm einen und fessle diesen Mann! Tod und Hölle! Lebendig sollt er mich nicht nochmal kriegen! Er hat sich mit seinem Bowie-Messer... Dieser Schurke hat vielleicht mehr als 100 Menschen auf dem Gewissen. Nie war ein Messerstich besser angebracht. Er hat sich selbst gerichtet. Es ist besser so, als wenn wir es hätten tun müssen. Cäsar, geh und hole den Mann, den du an den Baum gebunden hast. Oh ja, Master Charlie. Cäsar, machen schnell. Mark, binde die Pferde los und jage sie hinaus in die Prärie. Es ist zwar unklug, aber es widerstrebt mir, sie zu töten. Bernard, wir packen zusammen, was an Waffen, Schießbedarf, Tabak und Lebensmittel vorhanden ist. Okay, Charlie. Die Mundharmonika. Es wäre besser gewesen, er hätte sie nie mit dem Revolver vertauscht. Sieh dir das an, Charlie. Gold. genug, um mein Pferd damit zu beladen. Gold. Wie viele Menschen werden sie dafür umgebracht haben? Deadly Dust. Tödlicher Staub. Ja! Los! Macht schon, dass ihr wegkommt! Los! Weg, ihr Pferde! Los! Hier ist der Mann. Ja, nicht mehr können tot machen. Viel gut, Massas und Cäsar. Nimm ihm den Knebel aus dem Mund. Williams. Oh mein Gott. Du bist ein Mann des Todes wie er, wenn du dich weigerst, uns Auskunft zu geben. Ich werde alles sagen. Das, was wir hier an Beute von euren Raubzügen gefunden haben, ist sicher nicht alles. Wo ist das Übrige? In einem Versteck weit von hier. Aber davon weiß nur der Captain und der Leutnant. Und wer ist dieser Leutnant? Patrick Morgan. Hast du keine Ahnung, wo das Versteck sein könnte? Ich weiß es nicht sicher. Aber der Captain scheint dem Leutnant nicht zu trauen. Patrick Morgan ist heute mit noch einem zum Rio Penasco geritten. Und morgen sollte ich hinter ihnen her, um sie zu beobachten. Dann muss dir der Kapitän einen ungefähren Ort genannt haben, wo du die beiden erwarten sollst. Welches ist der Ort? Antworte, oder du bist ein Mann des Todes. Es ist ein kleines Tal, das ich genau kenne. Es euch zu beschreiben, würde nichts nützen. Ihr könntet es nicht finden. Hat dir der Kapitän nur das Tal bezeichnet? Oder wurde dir ein gewisser Punkt ausdrücklich genannt? Er wird sich hüten, mir diesen Punkt zu verraten. Sein Befehl lautet, mich zu verbergen und dem Leutnant eine Kugel zu geben, wenn er das Tal betreten sollte. Gut, wir glauben dir und schenken dir das Leben unter der Bedingung, dass du uns in dieses Tal führst. Ich werde es tun. Well, so wären wir hier mit unserem Forschen am Ende. Was nun? Ihr drei reitet mit diesem Mr. Hobbin längs des Buschsaumes nach Westen. Ich bleibe hier zurück, um das Lager in Brand zu stecken. Ja, warum kann das nicht gleich geschehen? Das Feuer ist weithin sichtbar. Die Stakemen werden, wenn sie merken, dass wir unseren früheren Platz verlassen haben, sicher schleunigst zurückkehren und könnten uns dann trotz der Dunkelheit erwischen. Es ist also besser, ich lasse euch erst weit genug fort und komme dann schnell nachgeritten. Well, du hast recht, Charlie. Also, Boys, aufgesessen. Und ab. Hier, Tony. Hier. Fast senkrecht abfallende Canyons, dann wieder durch sanft aufsteigende Talrinnen getrennt, zeigen sich die Berge des Sierra Blanca. Ein Gewirr wild durcheinanderlaufender Grate und Kämme erheben sich die Felsengiganten im südöstlichen Teil des Staates Neumexiko, der weit in das Gebiet von Texas hinein vordringt. Unten in der Ebene stoßen die Jagdgründe der Apachen mit denen der Comanchen zusammen. Und an diesen Grenzen geschehen Heldentaten, von denen keine Geschichte berichtet. Old Shatterhand hatte mit seinem kleinen Trupp das Südende der Gebirgskette erreicht, wo der Rio Pecos, der bis dahin links der Sierra Blanca genau nach Süden fließt, einen weiten Bogen nach Westen schlägt, rechts und links von Bergen eingefasst. Es war früher Morgen, die Wasser des Pecos empfindlich kalt. And Damnation! Ich bin ja einiges gewohnt, aber ein Bad zu dieser Stunde... Du willst doch Patrick morgen einholen, Mark. Und die Spur zeigt deutlich, dass er auf derselben Höhe den Fluss durchschwommen haben muss. Ah, sieh. Hier ist er mit seinem Begleiter wieder ans Ufer gestiegen und flussabwärts weitergeritten. Aber dann, Charlie, dann werden die Comanchen, die vor etwa einer halben Stunde weiter unten den Fluss durchquerten, seine Spur ebenfalls bemerken. Sie werden ihm nichts tun. Was heißt das, Hobbling? Es sind Comanchen vom Stamm der Rakuros, mit denen er und der Captain die Friedenspfeife geraucht haben, weil wir vieles von unserer Beute an sie verhandelten. Das ist nicht sehr angenehm für uns. Wir müssen damit rechnen, dass er mit ihnen sich gegen uns stellt. Das bleibt abzuwarten, Bernard. Patrick wird sich hüten, die Roten mit in das Tal zu nehmen. Sounds. Was ist? Von Norden her taucht auch ein Indianer auf. Er ist allein. Vielleicht ein Kundschafter. Aber das ist ein Apache. Gib mir das Fernrohr. Jetzt ist er hinter einer Biegung verschwunden, aber es war ein Apache. Er trägt das Haar lang. Es fällt ihm bis auf die Schultern. Da ist er wieder. Zieht euch in das Buschwerk zurück. Aber... Nein, das... Das ist nicht... Augenblick. Charlie, bist du übergeschnappt, hier rumzuknallen? Vielleicht, aber aus Freude, denn dieser Indianer ist... Charlie! Winnetou! Jetzt werde ich verrückt. Winnetou, der Häuptling der Apachen? Winnetou hat sofort die Stimme deines Gewehrs erkannt. Und sein Herz ist voll Freude, seinem Bruder Charlie zu begegnen. Winnetou, Freund. Wie gern wäre ich von hier aus zu dir geritten, aber meine Brüder da brauchten meine Hilfe. Und nun bist du gekommen. Manitou hat es so gewollt. Was tut mein roter Bruder hier an dieser Stelle des Rio Pecos? Die Comanchen haben ihr Lager verlassen, um die Apachen zu belästigen. Der große Geist sagt, dass Winnetou sie besiegen wird. Der Apache ist weit im Norden gewesen, um den heiligen Ton für sein Kalumet zu graben. Old Shatterhand ist der Erste, der es mit ihm rauchen wird. Ich danke meinem Bruder für diese Ehre. Aber es werden heute noch andere mit ihm das Kalumet rauchen. Hat Winnetou schon von Sansir gehört? Den tapferen, klugen Jäger? Der Apache kennt ihn, aber er hat ihn noch nicht gesehen. Sansir ist listig wie die Schlange, klug wie der Fuchs und tapfer wie der Jaguar. Er trinkt das Blut der roten Männer und hat ihren Tod auf dem Kolben seiner Büchse eingegraben. Aber er tötet nur die Bösen. Mein roter Bruder hat recht gesprochen. Ich töte nur die Bösen. Den Guten gehört meine Hilfe. Auch dieses Bleichgesicht ist Winnetous Freund. Er heißt Bernard Marshall. Die weißen Mörder haben ihm seinen Vater getötet. Sie sind hier am Rio Pecos. Und wer versteckt sich dort im Busch? Das ist Caesar. Er ist der Diener von Mr. Marshall. Nun komm schon, Caesar. Caesar, nicht müssen Angst haben vor rotem Mann. Der Mann, dessen Haut schwarz ist wie der Mantel der Nacht, braucht sich nicht zu fürchten. Old Shatterhands Freunde sind auch die Freunde Winnetous. Hau. Winnetou schert aus, Charlie. Was hat er vor? Ich weiß es nicht. Sicher hat er etwas Verdächtiges bemerkt. Wir wollen anhalten. Er springt vom Pferd und verschwindet zwischen den Bäumen. Was zum Henker hat er vor? Er hätte uns doch ein Wort sagen können. Winnetou ist kein Freund unnötiger Worte. Er handelt. Da ist er wieder. Er winkt uns. Vorwärts! Ja! Er hat einen Gefangenen, einen Weißen. Sollte das vielleicht... Nein, das ist doch nicht denkbar. Du meinst, es könnte Patrick sein. Wir werden es gleich wissen. Marshall! Holford! Mr. Marshall! Um Gottes Willen, wie kommt ihr hierher? Mr. Holford, wir haben euch seit langer Zeit gesucht. Wollt ihr mir wohl sagen, wo sich euer Freund Fred Morgan befindet? Am Rio Pinasco. Wie lange wart ihr mit ihm zusammen? Redet, oder wir machen kurzen Prozess, wie es im Westen mit Raubmördern üblich ist. Ich bin kein Mörder. Ich dachte nicht, dass Fred Mr. Marshall ermorden würde. Was geschah mit der Beute? Wir teilten an Ort und Stelle. Morgan nahm die Diamanten und ihr bekamt das Übrige. Ja. Da ich Fachmann war, fiel es mir nicht schwer, meinen Anteil in Geld umzusetzen. Und nun hat euch Fred Morgan eben dieses Geld wieder abgenommen. Ja. So ist es. Wart ihr wirklich töricht genug zu glauben, dass ein derart skrupelloser Mensch euch gegenüber ehrlich handeln würde? Wie nahm er euch das Geld weg? Gestern Nacht, während ich schlief und er Wache hatte. Ein Wunder, dass ich seinem Messer entging. Ich wachte plötzlich auf. Morgan war über mir und wollte mich ermorden. Die Angst gab mir Kräfte. Es gelang mir zu entkommen. Ich bin die ganze Nacht gelaufen und wollte mich hier verstecken, um etwas auszuruhen. Da spürte mich dieser Rote auf. Dieser Mann ist euer, Bernard. Okay. Fackelt nicht lange. Gebt dem Verbrecher eine Kugel. Auch Winnetou stimmt für tot. Aber der Knall eines Schusses dringt weit und könnte uns verraten. Los! Hölle und Teufel! Während wir hier lange überlegen, schwingt sich der Kerl mir nichts, dir nichts auf einen Gaul und haut ab. Der Geist der Savanne ist gerecht. Der weiße Mann musste sterben. Leider ist der Schuss nun doch gefallen, den der Apache gern vermieden hätte. Aber der Schurke durfte nicht entkommen. Er hätte uns verraten. Der große Geist hat seinen Tod gewollt. Hau! Comanchen! Mindestens 150. Das haben wir Häufer zu verdanken. Winnetou befürchtete, dass sein Schuss gehört würde. Jetzt, Indian! Wir baten Cäsar am Pfahl. Sie haben uns umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Mögen hören, was Tokai Chun, der Häuptling der Comanchen, ihnen zu sagen hat. Ihr seid eingedrungen in unsere friedlichen Jagdgründe. Warum? Keinesfalls, um euren Frieden zu stören. Wir sind zwei Mördern auf der Spur, die den Vater meines weißen Bruders umgebracht haben und mit der geraubten Beute hierher geflohen sind. Die beiden sind Vater und Sohn. Uff. Tokai Chun, der große Häuptling, scheint sie zu kennen. Der Häuptling der Comanchen will wissen, mit wem er spricht. Dann wird er antworten. Ich bin Old Shatterhand. Uff. Old Shatterhand! Old Shatterhand! Old Shatterhand! Old Shatterhand. Die tötende Hand. Der große weiße Krieger. Die Comanchen achten ihn. Aber er ist in Begleitung des Apachen. Der unser Feind ist. Winnetou ist nicht der Feind seiner Brüder. Wenn sie fortan innerhalb der Grenzen ihrer Jagdgründe bleiben, will der Apache den Rauch des Friedens mit Tokai Chun trinken. Der Häuptling der Comanchen wird es bedenken. Was ist nun mit den weißen Mördern, von denen ich gesprochen? Kennt sie Tokai Chun? Ich kenne sie. Wir hielten sie für unsere Brüder. Sie haben das Kalumet mit uns geraucht. Doch ihre Zungen hatten zwei Spitzen wie die Schlangen. Während der Nacht sind sie geflohen und haben die Wache getötet. Und sie haben gestohlen unsere Nuggets, die wir geholt haben aus unseren Bergen. Wenn Tokai Chun es ziehen lässt, sollen sie der Gerechtigkeit nicht entgehen. Gerechtigkeit? Was heißt bei den Bleichgesichtern Gerechtigkeit? Ihre Hautfarbe ist wie der Schnee, aber ihr Herz ist wie der Ruß des Rauches. Erst waren sie nur wenige und die roten Männer nahmen sie auf in ihre Wigwams. Doch sie brachten mit die Feuerwaffen und das Feuerwasser. Sie brachten mit andere Götter und Medizinmänner. Sie brachten mit den Verrat und den Tod. Es kamen immer mehr von ihnen über das große Wasser. Die roten Männer glaubten ihnen und wurden betrogen. Sie wurden des Bodens beraubt, wo die Gräber ihrer Väter lagen. Wenn sie sich wehrten, tötete man sie. Um sie zu besiegen, säten die Bleichgesichter Zwietracht unter die Stämme der roten Männer, die nun sterben müssen, wie das gehetzte Wild der Savanne. Fluch den Weißen. Fluch ihnen, so viel Sterne am Himmel sind und Blätter auf den Bäumen des Waldes. Tokai Chuns Erregung ist verständlich. Was er gesagt hat, ist wahr. Aber warum hegen die roten Männer Feindschaft gegen alle Bleichgesichter? Wissen die roten Männer nicht, dass sehr viele Stämme von Weißen auf dieser Erde wohnen und es doch nur wenige sind, die so Grausames getan haben? Meine Brüder mögen Old Shatterhand ansehen, der vor ihnen steht. Sehen Sie an seinem Gürtel den Skalp eines roten Mannes? Wer kann sagen, dass er je seine Hand in das Blut der roten Krieger tauchte? Er begehrt vielmehr, der Bruder der Comanchen zu sein und das Kalumet mit ihnen zu rauchen. Sind die Krieger der Rakuros gewillt, Old Shatterhand zu glauben und seine Bitte anzunehmen? Hau! Soll dasselbe auch für seine Gefährten gelten? Hau! Und Winnetou, der Häuptling der Apachen, auch er will Frieden? Hau! So sei der Bund beschlossen. Der Kaichu, der Häuptling der Comanchen, hat gesprochen. Hau! Die Verfolgung ging weiter, immer weiter, Tag um Tag. Bis hinauf nach San Francisco zog sich die Spur, hinüber über den Rio San Joaquin und hinauf zum Tal des Sacramento. Immer wieder waren die morgens gesehen worden, hatten in Gasthäusern übernachtet und waren doch immer den Freunden voraus. Dann, endlich, wurde die Spur heiß, zeigte sich überdeutlich. Zuletzt lief alles so glatt und jetzt... Weshalb haben die sich geteilt? Ganz kann ich es mir selbst nicht erklären. Aber kein Zweifel besteht, dass hier die Maultiere, die die Beute aus dem Versteck des Kapitän tragen, abgebogen sind. Weiß der Himmel, warum der kleinere Trupp in nördlicher Richtung weiterritt. Aber es sollte mich nicht wundern, wenn die ein neues Wild jagen. Haben sie dieses gestellt und ausgeraubt, wird es wohl am Sacramento einen Ort geben, wo man sich wieder trifft. Charlie hat sicher recht. Darum schlägt Winnetou vor, dass wir die Maultiere laufen lassen und der Fährte nach Norden folgen. Kommt! Ja. Hier sind sie in den Fluss zum anderen Ufer. Woher fahren wir dann? Hinein! Hier! Vorwärts! Und weiter geht die Rede, ja. Was macht ihr mit dir? Verlass dich drauf, Charlie. Da, seht dort vorne. Indianerfelde. Shoshonen. Sie sind Freunde des Apachen. Schlange, Indianer. Wie wird sich der alte Kutu schon freuen? Den alten Sancier wiederzusehen. Vorwärts! Winnetou, es kehrt Freude ein bei den Kriegern der Shoshonen und Wonne im Herzen ihres Häuptlings, denn Kotucho hat sich gesehnt, seinen tapferen Bruder wiederzusehen. Und mich? Kennt der Häuptling der Schlangen seinen Freund Sancier nicht mehr? Kotucho, der schmetternde Blitz, kennt alle seine Freunde und Brüder. Sie seien willkommen in den Wigwams seiner Krieger. Ah! Na, was um Himmels Willen? Ein Toter. Da. Oh, der Philipp Massa Allan. Jetzt ist mir klar, hinter wem die Schurken her waren. Warum die Spur sich teilte. Der Philipp Massa Allan ist tot. Wie alter Massa Marschall. Wer hat ihn getötet? Kotucho sandte seine Krieger aus, ihre Rosse zu üben. Da sahen sie drei Bleichgesichter kommen, die von anderen Bleichgesichtern verfolgt wurden. Wenn 10 Männer 3 Männer verfolgen, so sind die 10 nicht gut und tapfer. Daher eilten die roten Krieger den 3 entgegen, um ihnen zu helfen. Aber die 10 schossen auf die Verfolgten, und dieses Bleichgesicht wurde getroffen. Da nahmen die roten Krieger 7 gefangen, während 3 entkamen. Dieses Bleichgesicht aber starb in ihren Armen. Die beiden, die mit ihm waren, ruhen auf den Matten des Wigwams. Ich muss die Gefangenen sehen. Dieser Tod ist mein Bruder, der Sohn meines Vaters. Kotucho versteht. Kommt. Hier. Fred Morton. Da ist es. Es gibt eine Vorsehung. Oh, ja, sein Cäsar mit Messer. Der stecht langsam tot. Schlecht, böse Räuber und Mörder. Stopp, dieser Mann ist mein. Erkennst du mich, Fred Morgan? Mark Shorrocks? Was willst du tun, Mark? Er gehört mir. Aber ich sehe ein, Bernard Marshall hat ebenso viel Anrecht auf ihn. Er mag bestimmen, was mit dem Schurken geschehen soll. Er wird sterben. Wie wollen wir gemeinsam entscheiden? Was geschieht mit den anderen? Auch sie haben den Tod verdient. Aber ich schenke sie Kotu Cho. Er mag über sie bestimmen. Wo sind die Weißen, die bei dem Toten waren? Old Shatterhand möge mir folgen. Habt ihr die Begleiter meines Bruders gesprochen? Ja, Bernard. Er hat sie in San Francisco angestellt und war mit ihnen unterwegs zu einem neu entdeckten Goldlager am oberen Sacramento. Morgan muss davon Wind bekommen haben und ist ihnen gefolgt. Wen bringen meine Krieger? Wir gefangen diese Männer, als sie uns wollten angreifen. Einer sei tot, die anderen verwundet. Das ist zu viel. Der Tote ist Patrick Morgan. Da reiten wir durch den ganzen Westen, um die Verbrecher zu schnappen, und dann haben die Shoshonen schon ganz beiläufig alles für uns erledigt. Tragt ihn in das Zelt der Gefangenen und legt ihn dem Alten vor die Füße. Uff. Wie kam dieser Patrick so schnell hierher? Ich vermute, Bernard, dass die drei Männer, die den Shoshonen entfliehen konnten, ihn sofort von der Gefangennahme seines Vaters verständigten. Bringt ihn herein. Mr. Morgan, es ist euer Sohn. Er ist tot. Begreift ihr jetzt, wie töricht euer Tun war? Aus Gier nach immer mehr Gold habt ihr gemordet. Nun ist euer Sohn selbst zum Opfer geworden. Und auch euch steht der Tod bevor. Alles war umsonst. Was nützt euch jetzt das Gold? Es erweist sich euch als Deadly Dust. Tödlicher Staub. Schreit endlich! Oh, ihr verdammten Hunde! Ich werde euch! Ja! Ihr sollt mich nicht! Ich... Winnetous Messer trifft sicher sein Ziel. Der Apache hat das Gesetz der Prärie vollstreckt. Das Bleichgesicht hatte den Tod verdient. Hau! Ja. Jetzt sind sie gerecht, die ich liebte. Charlie, nun mag der Tod kommen. Heute oder morgen. Noch war die Sonne nicht über den Bergen aufgestiegen, da schloss sich die Erde über dem Sarg Ellen Marshalls. Nebel lag über dem Sacramento. In milchig bleichen Fetzen wehte ihn der Wind über den frischen Grabhügel. Die Jagd war zu Ende. Old Shatterhand schenkte Hoblin die Freiheit. Bernard hatte sich bereit erklärt, den ehemaligen Stegman in seine Dienste zu nehmen. Sansir blieb bei seinem Freund Kotu Cho, während sich Old Shatterhand mit Winnetou auf dem Weg zum Pueblo des Apachen machte. Zwei junge Männer, äußerlich so verschieden, aber im Herzen einer Gesinnung, so jagten sie über die Weite der Prärie, neuen Abenteuern entgegen.